يناسب باب النية أكثر من مناسبته باب الصدق، أو يناسب باب الصدق في النية، يعني الإنسان الذي يكون صادق في نيته، لأن هنا ما في صدق حديث. ذلك الصدق يكون إما صدق بالنية، وإما صدق بالحديث، وإما صدق بالعمل. فصدق العمل حديث، وصدق النية الصدق مع الله، والصدق مع الناس، والصدق مع النفس. هذا كله في باب الصدق، وليس الصدق فقط هو أن الإنسان يصدق الحديث. هنا طبعا على ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال أهل العلم أن الشهداء هنا هم العلماء، الشهداء هم في هذه الآية العلماء، لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأولو العلم شهدوا، فالشهداء هم أولو العلم عند بعض أهل العلم، ولا شك أن العلماء شهداء، يشهدون على الناس ويشهدون بأن الله سبحانه وتعالى بأن دينه الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، ويشهدون على الأمة، يشهدون بأن هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب وهذا مكروه وهذا مستحب إلى غير ذلك من الأمور. ولكن الشهداء هنا تشمل العلماء وغير العلماء، تشمل العلماء وغير العلماء، لأن اللفظ عام. فمن الشهداء أيضا من يصاب بالطعن والبطن والحرق والغرق وما أشبهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغريق شهيد والمبطون شهيد، الذي يسقط عليه الجدار شهيد، كذلك المرأة التي تموت في ولادتها كذلك إن شاء الله من الشهداء. ومن الشهداء كذلك الذين يقتلون في سبيل الله، الذين يقتلون في سبيل الله، ومن الشهداء الذين يقتلون دون أموالهم ودون أنفسهم، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. الحديث مشهور أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءني شخص يطلب مالي فقال أعطي عنوة، يعني بقوة أعطي، قالوا لا تعطي، قال فإن قاتلني قال فقاتله، قال فإن قتلته قال هو في النار، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة وهو في النار. ومن الشهداء كذلك من قتلوا ظلما، من قتلوا ظلما. ولكن أعظم مراتب الشهادة هي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى على الحق تحت راية واضحة، تحت راية لا إله إلا الله، فليس في الفتن العياذ بالله، لأنه هذا ما يسمى شهادة. والشهادة تكون لذلك الإنسان الذي يقتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا إنسان سأل الله سبحانه وتعالى يا رب إني أسألك الشهادة في سبيلك، وكان صادق بهذا الأمر، فعلا كان صادق مية صادق، مو الكلام فقط، أن اللي يقدر الذي يطلع من هنا لا يجاوز الحناجر، إنما فعلا، فهذا إن كان صادق القول وصادق النية، هذا إن مات على فراشه الله سبحانه وتعالى بلغه منازل الشهداء. وهناك حديث من قتل دون أرضه كذلك فهو شهيد. أما أن يقتل من أجل الأرض فقط، يعني من أجل الوطن والقوم، هذا لا يعتبر شهيد يا أخو، هذا لأنه قتل تحت راية عمية، أنا دول تبع القوميين في سبيل العروبة في سبيل كذا، هذا أصلا غير شهيد. وحتى أن تقول عن إنسان شهيد هذا ما نستطيع نحن، لأنه هذا عند الله سبحانه وتعالى، نقول نحسب الإنسان شهيدا إن مات مثلا من العلماء إن كذا هذه الأمور. فإذا قاتل من أجل الوطن لأنه مسلم، يعني حتى يحمي الإسلام، ف فهو إن شاء الله وقتل فهو من الشهداء، أما إن قاتل فقط من أجل قطعة أرض ومن أجل القومية فهذا لا يكون من الشهداء، لأنه هذه نية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بس لتكون كلمة الله هي العليا. وهكذا يجب أن تكون حياتنا، أن نعيش لتكون كلمة الله العليا. فهذا هو الحديث. بارك الله فيكم. في كومنتس وحديثنا مع أخت أنت نوم فأيش نتولي زيب من فمسيش بعمية أساس أخت من فمسيش أما عرابش التكست وزفا. بارك الله فيكم. سهل ابن حنيف من هد ذاك أبو ثابت أو أبو سعيد أو أبو الوليد برشت دي دستب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاك كديرين جي دي الله أوفرشتي ودا متفارها هفتشكايت شهادة بتت من ذاك mehr Türatum. Allahu alam, ob das richtig ist, ob man hier Shahada sagt, weil Shahada was anderes ist, und aufpassen, wird von ihm in den Stand eines Märtyrers erhoben, auch wenn er in seinem Bett stirbt. So sagte der Prophet salawatullahi wa salamuhu alayhi. Das bedeutet dieses Hadith. Übrigens, ich meine, wir reden über Kapitel von As-Sidq, also Wahrhaftigkeit oder Aufrichtigkeit. Und eigentlich dieses Hadith gehört eher in die Hadithen von Niyya. Hadithen von Niyya. Aber der Autor, rahimahullah ta'ala, bringt dieses Hadith hier in diesem Kapitel, weil er uns etwas beibringen möchte. Und zwar, Wahrhaftigkeit ist in der Tat. Also du hast Wahrhaftigkeit oder Aufrichtigkeit in den Taten, in Handlungen, was du begehst. Du musst wahrhaftig sein. Wenn du betest, dann bist du wahrhaftig. Das wird, du betest nicht als Schauspielerei. Oder du machst Ruku oder Sujud nicht als Schauspielerei, sondern du bist wahrhaftig dabei. Auch Wahrhaftigkeit ist in Sprechen. In Sprechen. Das wird, wenn man spricht, dann muss man die Wahrheit sagen und da darf man nicht lügen. Und Wahrhaftigkeit ist auch in der Absicht, im Herzen. Wenn man eine Absicht hat, dann muss das mit Wahrheit sein, dann muss das aufrichtig sein und das muss sozusagen gut sein für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist Allahu alam. Deshalb hat der Autor, Wallahu alam, das Hadith hier in diesem Kapitel eingeführt. Weil normalerweise, das gehört eher hier in Richtung Niyya. Weil wenn man sagt, man sa'ala Allah bisidq, bisidq, das ist im Herzen. Wer sagt, oh Allah, laut Jura, fallen. Oder wie ich schon gesagt habe, mehr Jura tun, das ist nicht so exakt. Schade ist was anderes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wer Allah Gehorsamkeit leistet und dem Propheten Gehorsamkeit leistet, diese sind mit denjenigen, die Huld Allah subhanahu wa ta'ala bekommen von dem Propheten, von den Wahrhaftigsten und von Shuhada und Salihin. Das wird die gut. Shuhada in dieser Aya, natürlich die meisten Übersetzungen wird hier geschrieben, Märtyrer. Aber eigentlich, die Gelehrten haben hier eine andere Erklärung, Interpretation für dieses Wort. Die Gelehrten sagen, hier werden die Gelehrten gemeint, die Wissenden gemeint. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأُولُو الْعِلْمِ. Entschuldigung, وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, dass es keinen anderen Ilah außer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ja? Und wer bezeugt auch das? Die Engel und die Wissenden, die Leute des Wissens. Das heißt, die Leute des Wissens werden Zeugen sein. Und die werden das bezeugen, was sie den Menschen erklärt haben. Sie haben, die Leute, die wissen, haben uns erklärt, was falsch ist, was richtig ist, was halal ist, was haram ist. Und diese Leute werden am letzten Tag das bezeugen. Meine, die Leute werden nichts sagen können, wir haben das nicht gehört, weil die Gelehrten unter uns waren, die Ulamans. Und die haben uns doch erklärt. Und deshalb sagen die Gelehrten, dies hier unter Märtyrer, in Surat al-Nisa 69 ist diese Ayah, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten Gehorsamkeit geleistet haben, sind mit denjenigen, die den Hund Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und die werden am letzten Tag mit den Propheten, mit den Wahrhaftigsten, mit den Märtyrern und mit den Guten kommen ins Paradies. Märtyrer hier, sagen die Gelehrten, nein, das sind die Gelehrten. Aber eigentlich das Wort Ash-Shuhada ist mehr als dieses Wort. Und deshalb derjenige, der durch einen Stich zum Beispiel, Messerstich oder Schwert oder zum Beispiel, wenn jemand den anderen tötet, der Getötete, der Opfer sozusagen, der ist auch Shahid. Wenn du läufst und eine Wand fällt auf deinen Kopf, inshallah auch bist du Shahid. Wenn du krank bist, du hast zum Beispiel eine Krankheit, und du stirbst anhand dieser Krankheit, an Folge dieser Krankheit, dann inshallah bist du auch Shahid. Aber natürlich, die Shuhada, die sind Stufen. Die Gelehrten, die sind die größte Stufe. Dann kommen die Leute, die für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen, die sind auch Shuhada. Und auch die Frau zum Beispiel, der Ertrunkene, wenn jemand trinkt im Meer oder im Wasser, dann ist er auch Shahid. Die Frau, wenn sie bei Geburt stirbt, dann sie während Geburt stirbt, dann ist sie auch, inshallah, Shahid. Wer zu Unrecht getötet worden ist, dann ist er auch, inshallah, Shahid. Aber das Größte davon ist natürlich für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Wer sein Vermögen, seine Ehre und sein Religion verteidigt und der wird getötet, ist auch ein Shahid. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte ihm, O Prophet, wenn jemand zu mir kommt und der will mit Gewalt mein Vermögen mir wegnehmen und ich verteidige das, soll ich ihn verhindern? Der Prophet sagte, ja, du verhinderst ihn. Er sagte, ja, wenn er mich tötet, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann geht er in die Hölle. Und du kommst ins Paradies. Der sagt, wenn ich ihn töte, der sagt, der geht in die Hölle. Weil er Unrecht tut. Wenn man auch für seine Ehre und so weiter. Aber, was ist mit Land? Mit Land. Wer für sein Land stirbt, ist er auch Shahid? Wenn er stirbt für dieses Land, weil die Leute Muslim sind und weil sie den Islam sozusagen, weil er den Islam verteidigt, dann okay. Aber wenn man für Nationalismus und für nur ein Stück Land stirbt, dann ist es nicht. Und man kann von niemandem sagen, der ist Shahid. Außer, dass wir klaren Beweis durch Koran und Sunnah haben, dass er so ist. Aber eine Person speziell kannst du nicht sagen, er ist Shahid. Und wir hören heute im Fernsehen, das Wort ja Shahid so und Shahid so. Wer hat euch gesagt, dass er Shahid? Oder wenn jemand stirbt, dann sagt man, ja, der ist schon verziehen. Derjenige, der im Paradies seinen Platz schon gefunden hat, verstorben ist und so. Uff, wer hat euch gesagt, dass er ins Paradies gegangen ist? Wer hat euch gesagt, dass Allah ihm Barmherzigkeit geschenkt hat? Wer hat euch gesagt, dass er Schahid ist? Deshalb sagen wir, inshallah, wenn Allah will. Weil das mit dem nichts zu tun hat. Aber unser Hadith geht um Wahrhaftigkeit. Das wird, wenn du mit Wahrhaftigkeit, mit Aufrichtigkeit etwas von Allah verlangst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir das geben. Und wenn du auch als Märtyrer sein willst, dann wirst du das von Allah, wenn du auch nicht als Märtyrer sozusagen stirbst. Allah ta'ala ala wa ala. Al-Hadith al-Thamin wal-Khamsin an Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فقال لقومه لا فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا، هذا النبي غزا، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر في وقت صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، يعني واحد سرق، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، يعني الإنسان سرق، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. هذا الحديث كذلك بارك الله فيكم في مسألة السرقة وعدم الصدق. الإنسان سرق، هذا الذي سرق، الغلول هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة. طبعا هنا أبين مسألة، كان في الأمم السابقة الأمر هكذا، كانوا إذا غنموا من قوم آخرين شيئا وضعوه، وأتت النار من السماء وأكلته، أخذته النار، والغنائم كانت غير حلال لهم، أما الله سبحانه وتعالى أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث طبعا مسألة، ألا وهي مسألة أنه قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. يعني الشمس مأمورة أن تخرج وأن تغرب في الغرب وتسير في فلك مقدر لها، والشمس تتحرك، فالنبي قال لها: أنت مأمورة تتحركي هكذا، وأنا مأمور أن أفتح هذه القرية، لأنه لما قربت الشمس تغرب، فالله سبحانه فقال: اللهم احبسها عنا، يعني لا، الشمس الآن تقف، فوقفت حتى فتح، لأنه خاف يأتي الليل. ثم كان الأمر هكذا أنه قال: لا يتبعني من بنى بامرأته، يعني إنسان بده يتزوج امرأة أو تزوج حديثا، هذا ما يأتيني، لأنه هذا يكون مشغول فكره بالمرأة والزواج، أو بنى بيت يكون فكره مشغول في البيت، أو عنده تجارة يشتري الخلفات، هي النوق الحوامل والغنم، عنده يعني اشترى غنم ويريد أنه يبيع ويشتري فيها، فهذا ما يتبعني، لأنه قد يكون منشغلا بها، أنا أريد الصادق فقط الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى. ففتح الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: فيكم غلول، فيكم إنسان سرق، فليبايعني من كل قبيلة واحد. فبايعوه سلموا عليه، فواحد لصقت يده به، قال: هو بقبيلتك، خلي القبيلة تأتي تبايع. فاثنين أو ثلاثة لصقت أيديهم، قال: فيكم، فيكم هو ذلك الرجل، وهكذا كشفه الله سبحانه وتعالى. فالصدق ينجي، أما الكذب شوفوا يفضح صاحبه، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. دنكم بيت حديث نما نون في نفسه. sich bei mir, Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs folgendes Gleichnis erzählt. Einer der früheren Propheten verkündete seinem Volk, als er zum Kampf auszog, dass derjenige, der beabsichtigt, das war ein Prophet vor uns, vor den Muslimen, dass derjenige, der beabsichtigt, das wird mit ihm zu gehen, seine Frau, die er heiratet, aber noch nicht zu seinem Haus gebracht, nach Hause zu bringen. Oder derjenige, der die Mauern eines Hauses gebaut hat, doch noch kein Dach darauf gesetzt hat. Oder derjenige, der trächtige Ziegen, Schafe oder Kamele erworben hat und auf Geburt ihrer Nachkommenschaft wartet, ihn nicht begleiten darf. Dann brach er zu der Stadt auf, die sein Ziel war. Er kam dort ungefähr zur Zeit des Nachmittagsgebets, das wird nach Asr war er dort, an und sagte zur Sonne, du gehörst dem Befehl Allahs. Du gehörst dem Befehl Allahs und ich gehorche seinem Befehl. Du, anders gesagt, du bist befohlen und ich bin befohlen worden. Dann betete er, O Allah, halte die Sonne zurück vor uns. Und sie wurde zurückgehalten, bis Allah ihm den Sieg gab. So dann wurde die Beute gesammelt, um als Opfer verbrannt zu werden. Aber das Feuer vertilgte sie nicht. Da verkündete er, einer von euch hat einen Teil der Beute unterschlagen. Lasst daher von dieser, von jedem Stamm einen mir huldigen. Bei der, das bedeutet Treueid leisten. Bei der Huldigung blieb die Hand eines dieser Männer an der des Propheten haften. Und er sagte, einer aus deinem Stamm hat die Veruntreuung begangen. Lass darum nun jeden Mann deines Stammes mir huldigen. Während dieser Huldigung blieben die Hände von zwei oder drei Personen an der Hand des Propheten haften. Und er sagte, dass sie Veruntreuungen begangen hätten. Sie gingen also und brachten einen Kuhkopf aus Gold, der zur Beute gestellt wurde. Und das Feuer fraß nun alles. Kriegsbeute war niemandem vor uns gestattet. Allah erlaubte sie uns nur aufgrund unserer Schwäche und Mittellosigkeit. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Diese Geschichte, Barakallahu fikum, hat mit einem Propheten vor uns zu tun, mit seinem Volk. Übrigens, früher, in den früheren Zeiten, dürften die Propheten die Beuten nicht für sich oder für ihre Völker nehmen. Und dann, man hat das ganze Beute gesammelt und dann kam Feuer vom Himmel und das fraß alles. Das ist nicht sie auch zündeten Feuer. Es kam zu Feuer und zündete alles. Und hier auch in diesem Hadith gibt es etwas Interessantes. Es war, dass der Prophet, dieser Prophet, gesagt hat, wir wissen nicht, wer dieser Prophet ist, weil der Prophet Muhammad s.a.w. uns nicht erklärt hat, wie dieser Prophet hieß. Und das ist laut Koran. Es gibt so viele Propheten, manche kennen wir namentlich, manche nicht, andere nicht. Und das ist einer von den Leuten, die wir namentlich nicht kennen. Dieser Prophet kam zur Zeit von Nachmittag, von Asr. Und er hat sich Sorgen gemacht, wenn die Nacht kommt, dann ist das schwer. Dann schaute er die Sonne an, sagte, du bist befohlen worden. Was ist der Befehl zur Sonne? Der Befehl für die Sonne ist, dass die Sonne vom Osten aufgeht und im Westen untergeht. Also die Sonne bewegt sich und die hat eine Bahn. So ist das in unserer Religion. Und er hat gesagt, ich bin auch befohlen worden, dass ich diese Stadt befreie. Das bedeutet, beide sind wir befohlen. Von dem gleichen Gott, von demselben Gott. Dann sagt er, oh Gott, lass die Sonne zurückhalten. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sonne zurückgehalten, bis dieser Prophet die Stadt befreit hat. Dann hat man die ganze Beute gesammelt. Als sie gewartet haben, dass das Feuer das Ganze frisst, kam das Feuer nicht. Dann hatte gewusst, jemand hat was geklaut von der Beute. Wer wie gesagt von jedem Stamm sollte eine Person, sollte ein der Führer vom Stamm, der soll mir Treueid leisten. Dann kamen sie, die haben ihn begrüßt, das haftete, eine Hand haftete an seiner Hand. Er hat gesagt, in deinem Stamm ist derjenige, der geklaut hat. Jeder Mann kommt zu mir. Dann blieben drei, der hat gesagt, ihr war das. Dann haben sie so einen Kuhkopf geholt vom Gold. Die haben das weggenommen. Dann haben sie das getan, das sollte. Und interessant ist in diesem Hadith, in dieser Geschichte am Anfang, derjenige, der eine Frau heiraten möchte oder ein Haus bauen möchte oder Schafe hat, die trächtig sind oder Kamelstuten, die trächtig sind, diese Person sollte mit mir nicht kommen. Warum? Weil diese Person vielleicht nicht wahrhaftig ist dann. Weil die ganze Zeit abgelenkt wird. Der denkt an sein Haus, der denkt an seine Schafe, der denkt an seine Kamelstuten oder der denkt an seine Frau. Und hier wird damit gemeint, das ist eigentlich auch eher in Richtung Nia und in Richtung auch Klauen und Stehlen. Und das ist verboten in unserer Religion, dass man klaut oder stiehlt, barakallahu fikum. Und hier in diesem Hadith gibt es paar Wunder. Einmal war mit Begrüßen und mit haftender Hand, einmal ist mit der Sonne. Einmal, dass der Prophet, wie der Prophet gewusst hat, dass sie, und das ist der Beweis auch, dass die Propheten das Verborgene nicht kennen. Hätte er das Verborgene gekannt, hätte er sofort gesagt, du hast das gemacht. Aber er kann das nicht, wenn Allah ihm nicht offenbart und sagt, die Person ist das. Allah Ta'ala. Auf jeden Fall eher, dieses Hadith ist einmal für die Absicht und einmal ist das auch, dass man nicht stehlen darf und nicht lügen darf, weil wenn man lügt, wenn man stellt, am Ende wird man bloßgestellt, wie diese Leute, die das gemacht haben. Wallahu ta'ala ala. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil-khayar ma lam yatafarraqa al-bay'an bil-khayar ma lam yatafarraqa fa'in sadaqa wa bayyana بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما محقت بيعهما. الحديث متفق عليه. البيعان هم البائع والمشتري. البائع والمشتري ويطلق عليهم اسم البيعان. هو بائع ومشتري، هذا من باب التغليب، من باب الغالب. بالخيار أي كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرقا. يعني تشتري هذا الكتاب؟ قل نعم. لا نعم. 5 أورو. شوف تبع 5 أورو بعت أخذوا لنا. نحن في المجلس هنا، نحن في المجلس. لا لا لا، نحن في المجلس. أراد يذهب، قلت له وقف. أنا لا أريد كتاب. خذ 5 أورو. هذا يجوز في ديننا. ويا لطيف، اليوم بيع واحد يشتري منه، قل له لا بطل. هذا هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نحن ما تفرقنا. لأنه أنا لما أعطيته، لما رأيت الكتاب بإيده جاني في قلبي أو ما أتحمل والله فأخذ. أو هو لما أخذ الكتاب شافك قال كيف، أنا ما أحتاجه أصلا، لا أرجع خلاص. فنحن طالما في المجلس الواحد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال أهل العلم كذلك في التليفون، إذا بعت شيء في التليفون طالما ما حطينا التليفون لسه فيك ترجع. البيعان بالخيار ما، فإذا افترقا، واحد قال لا ما أريد، هذا يختلف، شوف الطرف الآخر ماذا يقول. أما طالما أنهما في المجلس الواحد ولم يتفرقا منه فهما بالخيار، يعني عنده لسه الخيار. وإن طال الوقت إن بقينا خمس ساعات لأ. يعني أنا بعته الآن بعد خمس ساعات لساتنا في نفس المجلس. فإن صدقا، إذا كان صادق أنا كنت معه صادق وهو صادق معي، الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الأمر ويبين. أما إن كذبا وكتما، ما معنى كتما؟ كتما العيوب، وكذبا في البيع والشراء محقت البركة، أي ذهبت بركة هذا الأمر الذي فعله. فذلك المسلم لا يجوز له في البيع والشراء أن يكذب، ولا يجوز له أن يكتم العيب، خاصة تجار السيارات يعرفوا هذه المسألة، نسأل الله السلامة. أغلب تجار السيارات يكذب ويكتم، لا لازم يقول له إنه هي فيها هيك فيها هيك فيها هيك فيها هيك فيه فيه. حتى لو ما سأل. أما هذا الكلام اللي يقول خذ هكذا وشوف وأنا ما لي علاقة، وهو يعلم إنه فيها شيء، فهذا كذاب والعياذ بالله. قل أنا أعطيته وشوف. أما بعض البلاد يقول لك خلص بس قلت اشتريت انتهى، هذا الحكي غير صحيح. اشتريت صار عقد نعم، ولكن لي الخيار أو أن يكون شيء آخر. شوفوا يا الخيار أنواع، الخيار هون الخيار أنواع. إما أن يكون البيع مطلق، يعني مثلا كذا تشتري مني اشتريت خلاص، ولكن طالما أنا في المجلس أنا لي الخيار وأنت لك الخيار ترد تفسخ البيع. أو أن يتبايعا أبيعه أقول له شوف هذا الكتاب لك، إذا طلع في أي شيء يا أخي رجعه، ما قلبك ما ارتاح رجعه. الخيار لك، لمين؟ للشاري. أو هو يقول لي يا أخي أنا أشتري منك، هو يلاحظ أنه أنا ما أريد أبيع، يقول الخيار لك أنت. إذا شفت بعدين أنك ما تريد تبيع يا أخي ما عندنا مشكلة. فإذا رضي بإسقاط الخيار فهذا صار مثل الشرط، وهذا يجوز. يعني مثلا أنا اشترط عليك شيء أبيعك شيء بشرط، بشرط أن لا يكون فيه تحليل لحرام أو تحريم لحلال. يعني ما اشترط عليك شرط حرام، قل لك إذا أخذت البضاعة أنت واشتريتها تعطيني بعد سنة مثلا خمسة 500 زيادة، تقول لي شو 500؟ أقول لك هكذا، هذا ما يجوز هذا الشرط. أو اشترط عليك شرط آخر، لو البضاعة كانت خربانة أنا ما دخلني، هذا شرط فيه أي أنت كذب، لأنه لو أنا كذبت عليك وكانت البضاعة أصلا خرابة يعني سيئة، معناته أنا ظلمتك وأكلت حقك. فإذا بارك الله فيكم، فإن صدقا وبينا، إن صدقا وبينا الله سبحانه وتعالى يبارك لهم. أما إذا لم يصدقا ولم يبينا، إذا كتما وكذبا محقت بركة البيع، فنسأل الله السلامة. كما الرجل الذي أصابت السماء طعامه فوضع الطعام المبلل في الأسفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فيها فلمس البلل، فقال له يا صاحب الصبرة اتق الله، من غشنا فليس منا. ليش؟ لأنه وضعها تحت، كان لازم خلاص يقول لك فيه هذا كذا وفيه هذا كذا وينتهي الأمر. الله تعالى على علم. فالصدق منالنا وواجبنا، بارك الله فيكم. بدكم فيتر حديث نمر 59، بارك الله فيكم. باي اوش باي 160. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه. أبو خالد حكيم بن حزام برشتته درت بخوفية محمد صلى الله عليه وسلم زاكته ده كويفة وند ده فوي كويفة هابن ديوار سو لانجه زي زيش فنانندن ايش كترينت هابن ده كويفة Und der Verkäufer haben immer die Wahl, solange sie sich voneinander nicht getrennt haben, haben sie die Wahl, die Verkaufsvereinbarung wiederzurufen. Er oder der andere? Je. Wenn sie sich die Wahrheit sagen, wenn sie sich die Wahrheit sagen und alles offenlegen, wird ihr Handel gesegnet sein. Wenn sie jedoch verschweigen und lügen, wird der Segen ihres Handels nichtig. Das war Bukhari Muslim. Was bedeutet dieses Hadith? Erstmal, wir reden über Wahrheit sagen. Über Wahrheit sagen. Wenn du etwas kaufst oder verkaufst, dann musst du die Wahrheit sagen. Und du musst auch das erklären. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, sagen. Wenn du das nicht machst, dann lügst du dabei. Und wenn du lügst, dann hast du dich strafbar gemacht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Segen für das Geld, was du genommen hast, ist vorbei. Und wenn du auch etwas verkauft hast oder gekauft hast und du hast auch betrogen, dann der Segen für das Gekaufte ist auch vorbei, weg, nichtig, weil du nicht die Wahrheit gesagt hast. Das ist das Hadith. Aber hier kommt eine Sache, die sehr wichtig ist. Und in unserer Religion, du kannst einen Vertrag widerrufen, solange du noch dabei bist. Das heißt, ich sage einem Bruder hier, kaufst du von mir dieses Buch, der sagt ja, in der Moschee dürfen wir sowieso nicht, ja. Aber kaufst du dieses Buch, der sagt ja. Der sagt mir, wie viel willst du? Ich sage ihm 10 Euro. Sag, okay, ich kaufe. Es ist vorbei. Das heißt, der Vertrag steht. Der hat von mir gekauft für 10 Euro. Wir bleiben, wir reden und sowas. Der will weggehen, der sagt mir, schau mal, ich habe mir anders überlegt. Gib mir mein 10 Euro zurück und nimm dein Buch. Der hat das Recht. Und ich muss das eigentlich akzeptieren. Oder der will weggehen, ich sage ihm, ich habe mir das anders überlegt, ich will nicht mehr verkaufen. Gib mir mein Buch zurück und hier dein Geld. Das ist zulässig und erlaubt in unserer Religion laut dieses Hadith. Al-Bay'ani bil-Khayar. Der Käufer und Verkäufer haben die Wahl. Wenn wir aber dann weggehen, von diesem Raum weggehen, er geht nach Hause und nicht nach Hause, dann gibt es nicht mehr, dass er mir sagt, ich will nicht. Wenn er dann sagt, ich will nicht, dann müssen wir prüfen. Wenn ich will, dann sage ich, okay. Wenn ich nicht will, dann sage ich, nein. Es tut mir leid, das geht nicht mehr. Außer, dass wir eine Vereinbarung getroffen haben, Bedingungen gestellt haben in den Vertrag, dass wir sagen, okay, du kannst das machen innerhalb 6 Monate, innerhalb 2 Jahre. Innerhalb 15 Tage, innerhalb 10 Tage. Das ist dann in Ordnung. Das heißt, in unserer Religion ist Kauf und Verkauf so. Wenn wir in einer Sitzung sind, an einem Platz, und wir kaufen und verkaufen, dann haben wir, solange wir uns nicht getrennt haben, haben wir die Wahl. Wenn wir das nicht gemacht haben, angenommen, wir machen anders. Ich sage ihm, du kaufst von mir, aber du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl. Dann hat er nur die Wahl, nicht ich. Wenn wir noch da sind und ich habe ihm aber die Wahl gegeben, dann habe ich keine Wahl mehr. Ich kann ihm nicht sagen, nachher nein. Oder wenn er mir sagt, also ich bin der Verkäufer, er ist der Käufer, wenn er mir sagt, du hast die Wahl, dann hat er keine Wahl mehr. Viertens, wenn wir beide sagen, wir verkaufen mit der Bedingung so und so. Denn die Bedingung muss stehen und muss gehalten werden, außer dass diese Bedingung gegen die Religion ist. Das bedeutet, dass wir Halal zu Haram machen oder Haram zu Halal, das geht nicht. Und das ist im Islam, Barakallahu fikum, Jazakallahu khair. Das ist in unserer Religion so. Al-Bayyi'an bil-Khayar. Dann kommt die Sache, wenn sie die Wahrheit sagen, nicht lügen, und wenn sie erklären, was die Ware genau hat, und nicht verschweigen, dann wird dass wir die beide gesegnet. Wenn einer betrügt, dann ist für das andere inshallah gesegnet, aber für den Betrüger ist nicht gesegnet. Wenn beide betrügen, dann ist für beide nicht gesegnet. Der Prophet Muhammad s.a.w. kam einmal, der war auf dem Markt und dann da gab es Regen. Dann kam er, hat gesehen, eine Person will Weizen verkaufen und oben sehen gut aus und sowas. Der Prophet hat seine Hand gesteckt in diesem sozusagen Beutel. Dann hat er gefühlt, unten, was von Weizen ist, war nass. Der hat ihm gesagt, fürchte Allah! Fürchte Allah! Derjenige, der uns betrügt, ist nicht von uns. Weil er das unten getan hat. Normalerweise ein wahrhaftiger Händler, der zeigt, der sagt die Wahrheit. Nicht wie heute, auch hier in Deutschland, subhanallah. Zum großen Teil nehmen sie das, was wir im Islam haben übrigens. Ja? Die geben dir zum Beispiel in 15 Tagen kannst du, wenn du etwas kaufst, in 15 Tagen kannst du zurückgeben. Solange du das nicht kaputt gemacht hast. Aber es gibt Betrüger. Was machen sie, diese Betrüger? Die meisten, die schreiben das unten klein. Der heute sagt, der Kleingedrückte zählt. Kleingedrückte sagt zum Beispiel 2 Jahre Garantie und oben. 2 Jahre Garantie, null Zinsen, ich weiß nicht, unten steht. Dies gilt nur im Monat Mai. Du liest sowas und du denkst, das gilt auch in August. Du kaufst das. Dann kommst du und sagst, ja, ich will, das hat mir nicht gefallen. Sagen, ja, wir nehmen das nicht weg. Nicht mehr. Sag, warum? Sag, ja, das gilt nur in Mai. Sagst du, nein, hier! Sagen, ja, lesen Sie hier unten. Sagst du, ja, wer kann sowas lesen? Ich brauche dafür 3 Brillen. Nicht 2, nicht 1 Brille, 3 Brillen. Die sagen dir, ja, so ist das bei uns. Das ist ein Betrug. Wal'iyadu billah. Und Allah segnet nicht. Weil Leute sagen, ja, diese Leute haben Geld. Ach. Am letzten Tag werden sie alles bereuen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, in unserer Region. Und leider, die meisten heute, die mit Autos handeln, leider, Autohändler. Und andere auch, Jobs, wenn sie nicht lügen und wenn sie nicht betrügen, dann arbeiten sie nicht. Und das kennt man von Autohändlern viel. Das heißt, wenn du weißt, als Autohändler, wenn du nicht weißt, das ist anders. Zum Beispiel, du kaufst ein Auto und sagst ihm, ich habe das so gekauft und ich verkaufe es so. Allahu alam, gibt es schlecht oder sowas, ich habe das Auto benutzt, 1 Woche, 10 Tage, das war ein Unfall. Aber ich weiß nicht, was drin steckt. Aber wenn du angenommen weißt, es gibt zum Beispiel in Elektronik eine Macke und du sagst das nicht, oder es gibt zum Beispiel etwas, ein Unfall oder so, und du sagst das nicht, dann hast du betrogen. Allah segnet das nicht für dich. Also sagen die Leute, aber diese Lügner, die lügen, die haben so viel Geld, das ist nicht gesegnet, weil Segen ist nicht nur mit viel Geld. Aufpassen, barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Du willst ein Haus verkaufen, du willst etwas verkaufen, oder du willst kaufen, dann musst du gerecht bleiben und du musst die Wahrheit sagen. Wenn du das nicht machst, dann Allah subhanahu wa ta'ala segnet dein Handel nicht, segnet dein Geld nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Und somit kommen wir zu Ende dieses Kapitels auch. Das nächste Mal fangen wir, barakallahu fikum, mit dem Kapitel Al-Muraqabah. Al-Muraqabah, hier sagt er, Beaufsichtigung. Na, okay. Dass du weißt, Allah sieht dich und dass du in deinen Taten versuchst, immer diese Bedeutung in deinem Kopf zu behalten. Allah sieht mich. Und ich versuche, meine Taten so zu begehen, dass Allah mich sieht. Egal was du machst, Allah weiß, was du im Herzen hast. Und Allah weiß, was du tun willst. Wenn du betrügst, dann hast du selber verloren. Okay. Das machen wir inshallah das nächste Mal. Morgen machen wir, bin ta'ala, morgen machen wir weiter mit Subul Salam. Alle عنده سؤال على الدرس, تفضل. Wenn man eine Frage zum Unterricht hat, dann bitte schön. Ja. إذا كان هذا إذا إذا إذا إجا سألك واحد وقال لك هل هذا لحم اليوم؟ فإذا قلت له هذا لحم اليوم فقد كذبت. Der wurde sagt manchmal, der arbeitet in einem Restaurant und dann kommt eine Person und der bleibt Fleisch von vorigen Tag. Und dann wird er zum Beispiel, verkauft er das am nächsten Tag. Die Frage ist, wenn jemand zu ihm kommt und sagt ihm, ist das Fleisch von heute, ist das frisch? Wenn er ihm sagt, ja, das ist von heute, dann hat er gelogen. Er hat betrogen. Der darf das nicht. Der muss ihm sagen, ja, das ist von gestern. Wenn du das machst, natürlich, das ist schlecht, weil der Chef dich rausschmeißen wird. Aber was ist wichtiger, Religion oder Rausschmiss? إذا قلت خلاص ما عليك شيء. إي بس صاحب الشغل حيطردك. عليك السلام. اللحم تقدر تبيعه؟ نعم تقدر أنت طالما يجوز بيعه تبيعه. ولا يجوز بيعه ولا يجوز؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز. في القانون لا يجوز. صحياً؟ صحياً لا يجوز. إذا صحياً لا يجوز ما تبيع. لا يجوز. Wenn das gesundheitlich. Der Bruder sagt, darf man verkaufen. Wenn das gesundheitlich schlecht ist, dann darfst du nicht. لا نعم. إذا شو هذا شيء عينه كسب لي لشرط وعينه ده أكيد. بس إذا أنت شو كن شو هذا؟ Ja, das ist in Stufen und Lohn. Ich meine, die sind nicht gleich. Aber die würden beide nicht diese Abrechnung bekommen. Nein. Der hat eine Sache. Zum Beispiel der Ertrunkene wird gewaschen. Man macht für ihn Leichnamgebet, Wickel, Kaffen und alles. Aber bei normalen, bei den anderen Shahid nicht. Ja, die sind nicht gleich, aber die heißen alle Shuhada. Aber das ist, die heißen alle Muslime. Die heißen alle Muslime. Aber sind wir alle im gleichen Niveau? Nein, ja, das ist diese. Ja. Al-Ghariq alladhi la yusalli. أول هو ما يسمى ما نحن ما أستطيع حتى لو غرق كان أكبر مؤمن وغرق ما أستطيع أقول عنه شهيد أنا أقول إن شاء الله يكون شهيد إن شاء الله يكون شهيد يعني الذي يغرق أقول إن شاء الله يكون شهيد أما أنه أقول فلان الغريق شهيد أو فلان المبطون الذي يموت في داء يعني مرض في البطن يسمى داء البطن يموت فيه نحن نقول إن شاء الله نسأل الله أن يكون من الشهداء طيب إذا كان مسلم إن شاء الله أما إذا كان مسلم ما نستطيع نقول هذا الكلام عنه ثم نيته يعني النية تختلف من واحد إلى آخر الله أعلم هو ده sagt wenn jemand ertrinkt und er hat nicht gebetet kann man sagen der wäre Shahid eigentlich بارك الله فيكم wenn der beste Gläubige ertrinkt wir können nicht sagen der ist Shahid so er ist Shahid Kannst du nicht, weil du das nicht weißt. Weil du nicht weißt, was er von Nia gehabt hat, was er von Absicht gehabt hat, was er gemacht hat und so weiter. Wir können sagen, Inshallah, wenn Allah will, dann ist er Shahid. Oder wir bitten Allah darum, dass er Shahid ist, wenn er ertrinkt oder stirbt an einer Krankheit. Aber wenn er nicht gebetet hat, dann müssen wir hier aufpassen. Weil wenn jemand nicht betet, das ist eine sehr große Sünde, wal-iyadu billah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb muss man vorsichtig sein in diesem Zusammenhang. Und vorsichtig sein auch in den Wörtern, was man sagt. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala, ayyuwafiqna wa iyaakum lil-khair wa yub'idna al-shar. والحمد لله رب العالمين صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طيب روح حد في دي بودن شفت أنا من إنترنت es kann sein dass ich in 20 Minuten إن شاء الله reinkomme. Wenn die Brüder und Schwestern Fragen haben, dann können sie ihre Fragen an die Admin schicken. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.